Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mit einer iOS App. Ich persönlich bin jemand, der wirklich sehr gerne isst. Auch gerne gekochtes, deswegen gucke ich mir dann doch immer mal wieder Rezepte-Apps aller jeder Art an und komme aber doch irgendwie immer darauf, ich mag so gerne so Standard-Dinge essen und bin tatsächlich doch nicht so experimentierfreudig, sag ich mal. Kommen wir zur App. Die App heißt Mealy, Food Blogger Rezepte einfach nachkochen und bestellen. Gratis-App, Universal-App, Versionsnummer 1.2.7 liegt vor, 67,1 MB, Großsprachen, Englisch, erfordert iOS 8.4 oder neuer, hat bei 106 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Und ich lese mal was aus der Beschreibung vor. Die Koch-App Mealy empfiehlt dir hochwertige Foodblogger-Rezepte nach deinem Geschmack und vereinfacht die Bestellung aller Rezeptzutaten. Das bietet dir die App. Inspiration durch einen persönlichen Rezepte-Feed. Tolle Foodblogger. Bequemer Online-Einkauf aller Zutaten. In der Koch-App Mealy folgst du deinen liebsten Foodblogger und entdeckst neue leckere Rezepte, ganz nach deinem persönlichen Geschmack. Ob vegan, vegetarisch oder glutenfrei. Stelle deine Ernährungsweise ein und erhalte nur Rezeptvorschläge im Feed, die zu dir passen. So erhältst du immer neue köstliche Ideen zum Kochen, Backen und Mixen. Gefällt dir ein Rezept, kannst du es in dein Kochbuch legen, die Zutaten auf deine Einkaufsliste setzen und auf Wunsch direkt online bestellen. So sparst du viel Zeit und erhältst täglich neue Rezeptideen nach deinem Geschmack. Die Rezepte-App Mealy inspiriert dich mit köstlichen Foodblogger-Rezepten und bereitet dir ein einzigartiges Kochvergnügen. Lade dir jetzt die kostenlose App für dein Smartphone oder Tablet herunter und lass dich jeden Tag aufs Neue überraschen. Die Koch-App Mealy bietet dir folgende Features. Rezepte-Feed. Individuelle Rezeptinspiration mit hochwertigen Rezepten nach deinem Geschmack. Foodblogger. Deine liebsten Foodblogger kompakt in einer Koch-App. Smarte Einkaufsliste, schnelles Einkaufen mit der perfekt sortierten Einkaufsliste. Rezeptsuche, finde immer schnell ein passendes Rezept. Favoritenlisten, individuelle Kochbücher mit deinen liebsten Rezepten, Bloggerprofile. Folge deinen liebsten Foodbloggern und verpasse kein Rezept mehr. Einstellungen, passe deinen Rezeptefeed an deine Ernährungsweise. Vegan, vegetarisch, glutenfrei etc. an. Da fehlt zum Beispiel auch einfach nur Fleisch oder so. Gut. Ja, die App ist durchaus ordentlich aufgebaut. Man hat halt auch irgendwie Unterteilungen zu Desserts und Salaten und Hauptgängen und so weiter und so fort. Dieses ganze Drumherum mit den Foodbloggern, ja, der interessiert mich persönlich nicht so. Also Infos über die zu kriegen tatsächlich. Die Rezepte sind gut beschrieben, gut mit Bildern untermalt, unterzeichnet. Das Ganze sieht ganz gut aus und funktioniert auf dem iPhone 6 auch wirklich einwandfrei. Für mich persönlich, ich freue mich darüber, dass das eine Universal-App ist, macht das doch auf einem iPad deutlich mehr Sinn. Einfach größeres Display, noch besser alles aufgeteilt, sag ich mal. Insgesamt, wer eine etwas andere Rezepte-App sucht oder alle anderen standardmäßigen schon durch hat oder einfach auf der Suche ist nach neuen Rezepten, der kann sich Mealy meiner Meinung nach durchaus einfach mal anschauen. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de. facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.